Abschnitt 19 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Die beiden Seelen. Als die Wandersleute auf ihrem Wege nach Italien den ersten Lorbeerbaum erblickten in der Felsenschlucht, da ging jeder hin, sich einen Zweig davon zu brechen. Nur der junge Mann blieb zaudernd stehen, und erst nachdem ihn die anderen fröhlich ermuntert hatten, brach auch er sich ein Zweiglein des heiligen Baumes ab. Aber er tat es mit zitternder Hand und war wie von Blut übergossen in Schamröte. Da merkten die anderen, dass er wohl ein Poet oder Dichtersmann sein müsse, und schonten und scheuten ihn. Dieser junge Mann hat aber später niemals etwas Rechtes gedichtet, sondern ist ein unbedeutendes und kärgliches Männchen geworden und geblieben sein Leben lang, woraus man schließen kann, dass er wohl nur die eine Seele des Dichters hatte, die andere aber nicht, die ebenso wichtig und nötig ist. Denn bekanntlich muss der Dichter zwei Seelen haben. A. Eine Lorbeerseele, die Blütenträume sinnt und spinnt. B. Eine Konfektionärseele, die eben diese Blütenträume im Ramsch auf den Markt bringt, genauso wie sonst die Konfektionäre ihre Damenmäntel auf den Markt zu bringen bestrebt sind. Die Harfenklänge seiner Einsamkeit muss er in Packpapier wickeln und sie nutzbringend verkaufen. Es ist schön und nobel, unter dem Lorbeerbaume zu erröten. Aber das allein macht's nicht. Man muss es in der Zeitung durch ein Inserat verkünden, dass man unter dem Lorbeerbaume in heiliger Scheu und Scham errötet ist. Sonst hat es keinen Zweck und führt zu gar nichts. Ende von Abschnitt 19.